zu Dingen nach des Reiches Recht. Gib ihr nun Fried und folge dem Gebot. Großen Jugend, sein Leben war. das Kleinod meiner Ehre. Ermiss nun, König, meinen grimmen Schmerz, als deine Ehre Kleinod mir geraubt. Führte Else den Knaben einst zum Wald, doch ohne ihn kehrte sie zurück. Mit falscher Sorge frug sie nach dem Ruder, da sie von ungefähr von ihm verirrt, weil seine Spur, so sprach sie, nicht mehr fand. Doch los war Alpenin und ihn verloren. Nun in Elsa drang, da ließen bleichen Zagen und erbeben der grässlichen Schuld Bekenntnis sie und sie. Es fasste mich Entsetzen vor der Magd, im Recht auf ihre Hand vom Vater mir verliehen, denn sag ich, will ich da und gern und nahm ein Weib, was meinem Sinn gefiel. Wortrot, Ratbots, des Riesenfürsten sprach. Als Herrin von Brabant mit Recht im Linsmann ihre Hand verwehren und offen des geheimen Bullen pflegen. Gruß die Beklagte her, beginnen soll nun das Gericht. Gott, lass mich weise. Gericht Thank you. Ich mahne, als in der deinen, möcht ich die Lande wissen. Auf meinen gesandt. Nun lasst mich sehen, ob ich zu Recht sie treffe an. So spricht denn Elsa von Brabant. Wenn ich zum Streite dir ernannt, thank you. nach ich kommt. Frei aller Schuld ist Elsa von Brabant. Das Holstein klagen, Graf von Telramund. Und Gottes Urteil wird es dir bekannt. Fremdling, der mir so kühn erscheint, ein stolzer Thron ich nimmer ried, da ich so liegen nie verweint. Ein Kampf mit dir, drum nehm ich auf, Gott hoffe Sieg, nach Glückes Glauben. Nun, König, wanne unseren Kampf. Kämpfer und messet wohl den Ring zum Streite ab. Oh. dein Leben.